Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, mein Bester, guten Tag. Thema heute, mal was ganz was anderes, Holgis Garage. Ah. Ja, also Kesslers Garage machen wir ja sowieso. Hast du Blut geleckt, oder? Ja, ich dachte mir, ich lasse dich mal die Fahrzeuge beurteilen, die ich in meinem Leben so gefahren habe. Angefangen hat alles mit... Nein, bin ich gespannt. Angefangen hat alles mit natürlich dem Wagen meiner Mutter, also dem Zweitwagen in unserer Familie. Führerschein habe ich gemacht mit 17, konnte man ja, also 17,5. Und dann lag der rum und am 18. Geburtstag hat meine Mutter mich mit dem Fiat 126 nach Euskirchen zum Straßenverkehrsamt gefahren. Da habe ich meinen Führerschein in Empfang genommen, habe meine Mutter nach Hause gefahren, rausgeschmissen, Schule geschwänzt, bin ganz lang mit dem Auto durch die Gegend. Mit dem 126er? Mit dem 126er. Also die ersten Jahre bin ich 126er gefahren. So, jetzt erstmal so ein bisschen DNA 126, der hieß ja dann auch Bambino. Genau, das war ein Bambino, ein grüner Bambino. Genau, und den gibt's und gab's, glaube ich, dann auch sehr, sehr häufig in Polen, 126P. Richtig, Polski Fiat hieß Polski der. Polski Fiat, ja. Und der 126er war ja so... Polski Fiat war der, ne, vier Erwachsene drin und ein riesiger Berg Gepäck oben auf dem Dach. Ja, und hinten die ganze Heckablade voll mit Aldi-Zitronentee. Genau, Freundin von mir hat ein Buch geschrieben, also sie ist Polin, Kontingentflüchtling, glaube ich, hießen die damals. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Sitzen vier Polen im Auto«. Hat man sofort ein Bild vor. Genau, genau. Und der 126er war ja ein 18 PS. Wiedergänger des alten Fiat 500. Ja, genau. Ja. Zwei Zylinder luftgekühlt. Genau, hatte nur 3 PS mehr. Ja, eben 18 und nicht 15. Ja. Und deswegen wurde dann der 126er Motor häufig auch in die alten 500er eingebaut. Ah, weil der dann ein bisschen mehr Bums hat. Ja, 20% mehr, ja. Also richtig, eine richtige Leistungspush. Die Kiste war, glaube ich, doch recht populär. Wenigstens in Polen sowieso. Da gibt es jetzt eine riesige Szene. Das habe ich auf YouTube gesehen, ja. Also weil manchmal bin ich sentimental und denke, ach, so einer wäre auch nochmal schön. Ja. Aber so Tuning und tiefer legen und weiß der gar und veredeln. Also irre. Aber wie fuhr der denn so? Also mit 80. Das ist natürlich schwer zu sagen, ne? Ja. Also eine aberwitzige Straßenlage. Also er hatte wirklich eine Straßenlage wie ein Go-Kart. Du konntest mit jeder beliebigen Geschwindigkeit jede beliebige Kurve nehmen. Also jede beliebige Geschwindigkeit, die der Wagen zu erreichen vermochte. Jede beliebige Geschwindigkeit unter 115 oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie schnell der gefahren ist. Ja. Keine Ahnung. Beschleunigung von 0 auf 100 nicht messbar. Das war damals aber gar nicht so schlimm, weil die anderen hatten so Sachen wie 50 PS Golf. Einer meiner Mitschüler, der hat dann der Zweitwagen in der Familie war ein 123er 200 Diesel. Mhm. Ja, den habe ich verblasen mit dem Fiat. Ja. Also es war wirklich. Naja, der wog ja eben auch. Genau. Weiß 1,8 Tonnen. Und, genau, und der Fiat halt nichts. Nee, der hatte also so in der Erinnerung eine super Straßenlage, er war halt langsam. Und was sehr geil war, der Anlasser, der Fiat 500, du hast halt ein Zündschloss, das schaltest du auf an und dann musst du hinter die Handbremse greifen, da sind zwei kleine Hebel, der eine Hebel ist der Choke und der andere Hebel, der ist ein Stahlseil zum Anlasser hinten hin. Und das kannte halt niemand. Und immer wenn Leute meinten, hahaha, ich fahre jetzt mit deinem Auto weg, habe ich gesagt, ja, mach halt. Hm. Also ich saß sie haben dann und haben am Schlüssel, guck, ist die Batterie leer? Genau. Ja. Naja, und wenn du an dem Hebel gezogen hast, hast du quasi den Magnetschalter quasi ersetzt. Du hast den quasi eingeschwenkt in den Zahnkranz. Vermutlich, wie auch immer, das funktioniert technisch. Und dann damit schloss gleichzeitig der Kontakt zur Batterie. Ja. Dann hustete der den Motor zum Laufen, hast du den wieder losgelassen, und schwenkte der wieder raus, der Anlasser, und dann konntest du losfahren. Und die Heizung war ein Hebel hinten, also vor der hinteren Sitzbank. Also praktisch auch an dieser Mittel da wo wie heißt das, wo die Kardanwelle drin wäre, ja, wenn das, da was. Das ist der Mitteltunnel. Das Mitteltunnel, ist genau. Das Rückgrat des Rahmens, ja. Damit der nicht zusammenklappt. Am Ende vom Mitteltunnel war so ein Kipphebel, damit hast du die Heizung aus, beziehungsweise auf zu, also je nachdem, wie weit du es gedreht hast. Und der Wagen hatte ein Tempomat. Also so ein Handgas. Ja, also ein Hand, nee, eher ein... Eine Feststellstange fürs Gaspedal. Ja, ja. Also das war wirklich sehr, sehr bizarr. Du bist halt gefahren, hast dann irgendwie deine Geschwindigkeit gehabt und dann gab es unten unterm Armaturenbrett war so ein Stahlring, da hing halt so eine Stange dran und die hast du dann rausgezogen und die hat dann das Gaspedal arretiert. Und dann bist du halt auf Geschwindigkeit geblieben damit. Ja, also solange es keine Steigung gab oder kein Gefälle. Ja gut, dann bist du halt ein bisschen langsamer geworden. Ja. Und ich überlege gerade, und das weiß ich nicht, was ist passiert, wenn man dann Gas gegeben hat, ob das Ding dann wieder rausgegangen ist oder nicht. Also wenn du gebremst hast, ist überhaupt nichts passiert. Dann hat es gebremst und Gas gegeben. Ja, also dann heulte der Motor auf. Okay, also nicht, das ist Tempomat eigentlich nicht. Ne? Tolle Karre, Faltdach. Und sage mal, deine Mutter fuhr den viel? Ja, wir haben halt auf dem Land gewohnt, ne? Also zum Einkaufen und sowas halt, ne? Also es war halt der zweite. Und so viel ich weiß, wart ihr doch eine Ford-Familie? Wieso habt ihr da keinen? Na, wir waren eine Ford Fiat. Mein Vater hat bei Ford gearbeitet, fast sein Leben lang. Das erste Auto in der Familie war aber ein Fiat. Und dadurch ist der Zweitwagen dann immer ein Fiat gewesen, bis zuletzt, bis heute. Also noch heute ist der, nee, mittlerweile ist es der Erstwagen, weil mein Vater hat also sie haben jetzt nur noch ein Auto. Und nur ein Auto. Und das ist dann der Fiat geblieben. So, und wie alt ist der geworden? Ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. Das weiß ich nicht. Aber was ich noch weiß ist, der ist dann, irgendwann haben meine Eltern gesagt, wir kaufen jetzt einen neuen Wagen, also weil der wird halt immer älter und haben sich dann für einen Fiat Panda entschieden. Mhm. Und zwar den ersten, also den eckigen Panda. Noch mit dem Blechgrill? Nee, das nicht mehr, der hatte schon ein Kunststoffding. Also hatte schon. Den Feiermotor drin. Ja, genau, sind 750 Kubik. Der 1000er war ein Feier. Es gab eine Serie, der hatte wahlweise einen 750er oder dann diesen Feiermotor. Ja. Und das war aber, glaube ich, nicht mehr der Blechgrill, hatte der nicht. Nee, der hatte schon einen Kunststoffgrill. Naja, dann war es wahrscheinlich der Feiermotor. Und da ist mein Vater nämlich mit dem Bambino zum Händler und hat gesagt, hier, ich will den Panda da haben, was gibst du mir für den 126er? Mhm. Und dann hat der Händler geguckt, wie viel der 126er gelaufen hat und dann stand auf dem Kilometerzähler original 107.000 Kilometer. Mhm. Und dann hat er gesagt, Sie verarschen mich doch. Sie waren da mit der Bohrmaschine dran, um den Kilometerstand hochzusetzen, weil diese Autos fahren nicht so weit. Und ja, der hatte über 100.000, also ja. Naja, war gut gepflegt, vielleicht auch gut gefahren. Ja. Ja. Und dann gab es halt den Panda. Und was gab es dafür noch für den das weiß ich 126 nicht. Da war ich irgendwie 19 Jahre alt oder so, okay. Da kriegst du so nicht mit. Auf einmal stand halt dieser grasgrüne Panda vor der Tür und überall saßen Käfer und Fliegen drauf. Also weil der hatte so ein leuchtendes Grün irgendwie. Und ja. Und das war ein toller Wagen. Ich glaube, den haben wir auch, glaube ich, schon mal geredet, ne? Den Panda damals. Ich glaube, ja. Ich hatte auch mal einen Panda. Meiner war rot. Fünfgang und diesen Feiermotor, der fuhr 160. 160? Wow. Ja, nee, das hat der nicht geschafft. Ja. Wow. Er fuhr richtig schnell. Ja. Der hat auch richtig Spaß gemacht, fand ich. Und nach wie vor finde ich, was ich nicht verstehe, die Sitze da drin, das waren ja eigentlich so Gartenstühle. Ja, so ähnlich so wie früher beim R4, so ein Rohrgestell, genau, wo eben nur mit ein paar Sprungfedern eine Matte eingehängt war. Das sind nach wie vor die Sitze, wo ich am wenigsten Rückenschmerzen hatte. Ich habe keine Ahnung, was das für ein faszinierendes. Ja. Und die Belüftung war ganz interessant. Du hast ja Warmluft nur aus der Mitte gekriegt vorne und die Seitenbelüftung waren ja nur Durchlässe. So eine Klappen. Also eine Klappen. Ja. Das heißt, wenn du im Winter die Seitenfenster nicht beschlagen haben wolltest, musstest du mit einem kalten Arm leben. Ja, das waren die Rheuma-Klappen, die berühmten. Ne? Die gab es öfter mal in der Automobilgeschichte. Aber der Panda. Die Italiener seinerzeit, also Fiat, konnte, wenn sie überhaupt was konnten, dann waren es eben so eine witzigen, intelligenten Kleinwagen zu bauen. Ja. Oder? Also die waren doch. Das war, Italien war im Grunde berühmt dafür, sowas zu bauen. Ja, also konstruktiv auf jeden Fall. Auch der 124er Fiat war ja auch so ein Geniestreich. Mhm. Ne? Allerdings eben dann 124er ist der dann auch Lada Nova. Überhaupt der Lada, nicht? Ja. Also. Den haben sie ja bis in die 2000er in Russland noch gebaut. Ne? Echt? Also immer wieder weiter. Jetzt fangen sie wieder an, weil sie keine modernen Bauten haben. Die Moskvitsch, ja. Ist auch ein Drama. Nicht? Na gut, Fiat Panda. Den habe ich zu Schrott gefahren. Den hast du zu Schrott gefahren? Da habe ich mir ein Autorennen geliefert mit einem Golf 2 von einem Mitschüler, also einem Schulfreund. Sag mal, messen. Also ich meine, wie kannst du ernsthaft der Meinung sein, dass ein Golf 2, dass du mit einem Panda gegen den Golf 2 irgendeine Chance hast? Das war, ich weiß nicht, irgendwie ein 55, 75 PS Automatik Golf 2 und ich bin ein recht guter Autofahrer, also ich bin relativ skrupellos, wenn es drauf ankommt, nennen wir es mal so. Mhm. Und ich war die ganze Zeit vorne und dann sind wir in den Ort rein. Und ich sah hinter mir, wie der Golf die erste rechts abbog, um auf die Parallelstraße zu kommen, weil der natürlich dann schneller gewesen wäre. Ich bin dann die zweite rechts abgebogen, um auch vor ihm auf die Parallelstraße zu kommen. Und bin mit aberwitziger Geschwindigkeit dann nach links auf die Parallelstraße, während er mit aberwitziger Geschwindigkeit von rechts kam. Ich war schuld, ich bin ihm dann in die Seite. Habe den Golf komplett zerlegt damit. Also das war ein Totalschaden am Golf, am Panda sowieso. Mhm. Aber wir haben am Panda die Türen einfach aufmachen können zum Aussteigen. Aha, hört also es gab keine Verletzten und nichts. Also, die Sicherheitspassagierzelle hat ihren Zweck erfüllt. Das hat funktioniert. Und dann gab es einen neuen Panda. Dann den gleichen. Den was gleichen hat deine Mutter gesagt zu dem Vorfall? Meine Mutter hat gesagt, Hauptsache euch ist nichts passiert. Vernünftig, so wie alle Mütter. Ja, genau. Und der Golf, wer musste den bezahlen? Die Versicherung des Panda. Die Versicherung des Pandas, also ja. Okay. Und dann gab es dann einen neuen Panda in Rot, den gleichen nochmal. Und die schlimmste Ansage, die ich je in meinem Leben gekriegt habe, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Es gab bei uns so eine Autohändler. Und dieser Autohändler hatte einen Suzuki LJ80, einen weißen Suzuki LJ80 mit vollem Chrom. Mhm. Wirklich Sidepipes, die Bullenfänger vorne, mit Hardtop, mit Bikini-Top, mit wirklich komplett hinten das fette Reserverad, alles drum und dran. Und meine Eltern haben nur gesagt, den wollten wir dir eigentlich zum Geburtstag schenken. Dafür ist jetzt kein Geld mehr da. Ja, nach der Panda-Geschichte. Nach der Panda-Geschichte. Ja. Was stimmt, da war kein Geld mehr da, aber das tut mir heute noch weh. Diesen Suzuki nicht. Den würdest du heute noch fahren? Wahrscheinlich auch nicht, aber Naja, gut, sei froh, Holger. Ja. Also, was du mir eben erzählt hast, hörte sich sehr nach Geschmacksverirrung an. Was jetzt? Naja, Chrombullenfänger. Der hatte Sidepipes. Ja, Sidepipes. Sidepipes mit so einem Schrumpfmotor drin. Ja, egal, der fuhr halt nur 80 oder so. Ja. Das war doch auch so ein Schlagloch-Suchgerät. Ja, Blattfedern, Starksen, LJ80. Hammer. Ja. Meine heute ein gesuchtes Liebhaberstück. Ja, habe ich nie wieder gesehen. Also LJ80. Ja, die sind natürlich alle total weggerostet. Ne? Aber bei mir um die Ecke steht dieser SJ410 Samurai, oder wie der hieß. Genau. So einer steht bei mir um die Ecke. Da ist irgendwie so ein Typ, der hat auch einen an der Waffel. Da steht dieser Samurai rum, der hat einen Corrado vor der Tür stehen in Gelb. Also es ist irgendwie auch ganz komische Leute, die da wohnen. Ja, aber der scheint ja einen gewissen Autogeschmack zu haben. Corrado ist ja auch nicht für jedermann, aber es ist eigentlich ein sehr gutes Auto. Ja, naja. Gut. Dann habe ich mir mein erstes eigenes Auto gekauft. Das war ein Passat L. Mhm. Baujahr 79. Und zwar war das ein... War es dieses Zwischenmodell? Ein Hatchback. Zwischenmodell, nee, wo die Blinker schon an der Seite waren, so in den Kotflügelecken? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, den Passat, also das war ein Schräckheck? Ja, das war der 32B, oder? Das, so genau kenne ich mich nicht aus. Es war ein Schräckheck, 55 PS, schwarze Kunstlederausstattung. Mhm. Im Sommer dachtest du müsstest, nicht schön. Nee, glaube ich. Schwarze Kunstlederausstattung. Und, das war einer von denen, wo nur die Heckklappe, also wo nur der Kofferraum aufging. Also nicht die komplette Klappe hinten mit Scheibe und allem Pipapo, sondern nur die Blechklappe hinten. War eigentlich eine Fehlkonstruktion. Wenn schon Hatchback, dann nur noch Heckklappe, oder? Stimmt, ja, damit du wenigstens mal Großes transportieren kannst. Ne? Na gut, so weit war man aber damals noch nicht. Weißt du noch, hatte der Kunststoffstoßstangen? Boah. Nee, weiß ich nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Also es gab von der ersten Passat-Generation gab es eben die B-Variante. Und der hatte ich nämlich auch als Kombi, ehemals Landespolizei Schleswig-Holstein. Mhm. Eigentlich nominal 75 PS, aber den konnte ich nach Tacho weit über 200 bewegen. Ja, irre. Wow. Ja. Frisierte Bullenkarre. Ja, wahrscheinlich so. Bullenstoßfänger. Wie der Dodge Monaco. Ja. Was war es? Hier Dingens. Blues Brothers. Blues Brothers, ja. Genau. Genau. Und ich weiß nur, dass bei dem, den habe ich dann irgendwann sehr, sehr günstig an die Versicherung verkauft, weil ich da fuhr mir jemand hinten rein. Ja. Ja. Und die Kiste war so verrostet. Wahrscheinlich immer über salzige Autobahnen getrieben worden von der Polizei damals. Und jedenfalls der Crash hinten, da fuhr eine Frau rein, eine hochschwangere Frau, der Gott sei Dank nichts passiert ist, weil sie ein sehr modernes Auto mit allen möglichen Airbags und Gurten und so weiter hatte. Und bei mir ist quasi das Heckteil abgebrochen. Also interessant, ich habe den dann nicht mehr über den TÜV gekriegt nach 2 Jahren, weil an der Hinterachse irgendwelche Haarrisse waren, die sagte mir jede Werkstatt, die ich gefragt habe, kannst du wegschmeißen. Ist nicht wäre zu aufwendig gewesen. Ja, dieses Problem hatten aber auch viele Autos von VW in dieser Generation. Es war ja diese Verbundlenkerachse, die so mit zwei Platten quasi unten, also unter der Sitzbank an die Hinterachsaufnahme geschraubt wurde und die rostete erbarmungslos durch irgendwann. Sau teuer war die Karre. 1991. Mhm. Das war halt noch, da sind immer noch sämtliche Gebrauchtwagen in den Osten gegangen. Also du hast im Westen kaum günstige gebraucht. 3000 Mark habe ich damals dafür bezahlt. Und dann konntest du nur 2 Jahre damit fahren. Ja, konnte ich nur 2 Jahre mit fahren. Ja, absolut. Ja, aber dann hatte ich sogar finanziert, also auf Pump gekauft. Da habe ich in jedem Monat 150 Mark oder irgendwie sowas musste ich dann abdrücken, so als Zivi. Aber der fuhr gut, oder? Der war toll. Ja. Also der war wirklich toll. Der war ja leicht. Ja. Ne? Und dann eben mit diesem... Und wie viel hatte der? 75? 55. 55? Ja, kleinste also 1,3 Motor. 1,3 Liter. Ja. Aber der war gut, trotzdem. Also war ein prima Auto, also riesig Platz drin. Mhm. War super. Ja. Also für damalige Verhältnisse. Heute? Ja, und dann habe ich mir einen Fiat 500 gekauft, den, also den Cinquecento, den neuen. Den, also nicht den, den es jetzt gibt? Also da gibt's den zweiten sozusagen, also nicht den, der ja auch so ein bisschen mit dem abgeschnittenen Heck, genau. Als normalen oder als Sporting? Beides. Erst als normalen. Hm? Und dann irgendwann war ich weiß gar nicht warum, ich TÜV irgendwas war. Nee, genau, ich habe die wie heißt das, wo die Stoßdämpfer oben Federbeindom, da war irgendwas ausgeschlagen und hat geklappert. Und dann war ich so beim Händler und da stand halt ein gelber Sporting. Hm. Ist auch so geiler Wagen, ne? Mit dem roten Sicherheitsgurt. Ja, Hammerteil. Fand ich total schön. Und er meinte auch so, naja, also, gibst du den in Zahlung, zahlst noch so und so viel drauf, ne? Und fährst du morgen Sporting. Ja. Und ich habe damals schon recht gut verdient. Also ich konnte mir das leisten, ja, so einen Stand zu bringen. Und habe gesagt, ja, okay, mach mal. Mhm. Dann hat er direkt meine Karre da behalten. Guck mal, du hättest ja für die Reparatur hättest ja auch was bezahlen müssen. Das war nicht so ein schlechter Deal, ne? Wahrscheinlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich heute denken würde, oh Gott, hat der mich über den Tisch gezogen. Ja. Und dann hatte ich halt ein Sporting, das war toll. Der hatte zwar auch nur, ich glaube, auch 55 PS, aber der ging aus irgendeinem Grund, ging der total gut ab. Der hatte, glaube ich, ein Fünfganggetriebe. Der hatte ein Fünfganggetriebe, ein Lederlenkrad, auch so mit so roten Nähten. Ja, also schon fast Ferrari, ne? Fast Ferrari, ja, da haben sie auch mit Sicherheit drauf angespielt. Kam ja aus dem gleichen Stall. Genau, ne? Und der ist auch richtig, der hat Spaß gemacht, hat auch eine super Straßenlage gehabt. Ich habe eine Freundin, die hatte auch so einen, der ist dann irgendwann den Weg allen Irdischen gegangen und die jammert eben heute noch hinterher. Mhm. Wie sieht die Marktlage aus? Weißt du, hast du mal geguckt? Fiat 500 Sporting oder Cinquecento? Keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Aber immer Fiat, erstaunlich. Ja, fand ich, ja, ist halt, man wird dann halt so drauf sozialisiert irgendwie, ne? Mhm. Ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen mit dem. Immer noch mit dem Sporting. Mit dem Sporting, genau, das war 97 war das. Dann eben auch, das, wenn die Rückbank umgeklappt hast, ich habe da hinten halt irgendwie 4 Umzugskartons und noch jede Menge anderen Scheiß reingekriegt. Also war halt der komplette Umzug eines Mitzwanzigers nach Berlin hat da reingepasst irgendwie. Und dann habe ich ihn abgegeben und hatte dann erstmal gar kein Auto, weil ich dann Firmenwagen gefahren bin. Das war dann so, was halt da war. VW Golf, Opel Astra, also alles, was es so gab. Alles egal. Wo ich dann irgendwann drauf bestanden habe, war, als die mir, das waren halt immer so Dauermietwagen von irgendwie Sixt oder Europcar oder sowas. Und da habe ich irgendwann gesehen, dass die Ford Ka haben. Dann habe ich darauf bestanden, einen Ford Ka zu kriegen, weil ich hier in 61 unten Gneisenaustraße gewohnt habe. Und da gibt's keine Parkplätze. Damals schon nicht. Ich habe U-Bahn Gneisenau gewohnt und ich habe teilweise Südstern geparkt und bin mit der U-Bahn ein Stück zurückgefahren. Also das ist unglaublich. Und da habe ich dann drauf bestanden, Ford Ka zu bekommen, weil der möglichst wenig Platz braucht. Der war kurz, genau. Ford Ka war ja eigentlich Fiesta unterm Blech. Also die Plattform war ja Fiesta. Okay. Der hatte eben nur so ein bisschen so eine etwas... Ja, nicht so viel Überstand. Ja, genau. Und da war eben die Karosse war eben auch so ein bisschen schicker. Ne? Also die war ja damals, war die ja, also die setzte, glaube ich, wie nannte Ford das damals, dieses New Edge Design. New Edge Design. Ich hab's wirklich gehasst. Genau. Das kam mit, also Ford Ka und Focus und so, als der Focus eingeführt wurde. Der Focus meines Vaters hatte das noch, ja. Irgendwie so alles so komische Linien, die nirgendwo so Tropfenförmigkeit. Ja, so mandeläugig. Ja, irgendwie. Genau. Und vor allen Dingen auch, also draußen geht das ja noch. Aber die haben die Armaturenbretter halt auch so gebaut. Und das ist nach wie vor ist es wirklich das hässlichste Armaturenbrett, das ich kenne, war der Focus und das zweithässlichste der Ka. Ja. Aber ich bin den halt gerne. Wobei der konsequenter war irgendwie. Also ja, wenn schon, denn schon. Ja. Dann hatte der Ka hatte ja zu Anfang auch diesen Kent-Klappermotor drin. Motorisierung war, ich weiß nicht, was das für eine Motorisierung war, aber es war die totale Hölle. Der hatte eine Klimaanlage, das fand ich sehr schön. Mhm. Und ich bin damals häufig zwischen Berlin und Leipzig gependelt mit dem Wagen. Und wenn es dann im Hochsommer sehr warm war und ich dann auf der A9 irgendwie mit 140 oder was der gefahren ist, die Klimaanlage angemacht habe, ist die Karre sofort 20 Kilometer langsamer geworden. Rekuperation. Naja, der Kompressor wollte eben irgendwie durchgezogen werden. Und der Alter, hatte, Vater, was war hatte das der? Der hatte entweder 50 oder 60 PS. Ja, also grauenhaft. Hier, die Redaktion meldet sich. Muss ich an der Stelle nicht fragen, was Rekuperation ist? Nee, du musst nicht fragen, was Rekuperation ist. Das haben wir schon besprochen. Rekuperation ist, wenn der Elektromotor beim Entschleunigen Strom erzeugt, weil er dann wie ein Dynamo wirkt. Genau, weil ich das nicht immer frage. Weil du das immer fragst, ja, genau. Das ist der Running Gag. Das ist der Running Gag. Ja, und außerdem, ich bin letztens, bin ich auch, sagen wir mal, darauf ermahnt worden, Holgi, dass wir ja hier mit unserem Name-Dropping und den ganzen Fachworten, die wir hin und her werfen, versteht ja kein Mensch. Und ja, was, wir nehmen da gar keine Fachworte. Fachworte? Nee. Wüsste ich jetzt aber auch nicht. So Baureihen, Bezeichnungen. Ja gut, wenn du dann mit deinem Lieblingsmotor, wie heißt der immer? Der M110? Nee. EA827. Ja. Nee, das ist der von deinem Passat. Das ist der von... Nee, komm. Ja, das war der 1,3 Liter. Das war der erste EA827. Er wird ja fast sentimental jetzt. Ja, also kann ich es ja nochmal sagen. EA heißt bei VW Entwicklungsauftrag, ja. und die laufende Nummer war eben 827. So, Punkt. Aber wenn man so eine Zahl weiß, und angeblich wissen die ja nur Fachleute, auf jeden Fall mit diesen Fachleuten kann man, die wissen dann sofort, wovon die Rede ist. Man muss nichts erklären, man sagt die Zahl. Das ist eben der Vorteil von so normierten Begriffen. Ja. Also es hat schon seinen Vorteil. Ja, natürlich ist es ein Fachpodcast jetzt. Ja, hier. Eigentlich es ist natürlich dann auch so ein bisschen Geheimwissenschaft, aber hey, ja. Und dann habe ich beim Film aufgehört, wo ich immer die Firmenwagen hatte, und hab ein paar Monate gar kein Auto gehabt und hab dann gedacht, also ich wollte halt gerne in Berlin leben und ich wollte immer einen alten Benz haben. Mhm. Also, dann ging das los. Und dann ging das los. Und dann habe ich mir einen 123er aus der zweiten Hand geholt. Ja. Das war doch der eigentlich tot war, ne? Der war tot. Das war eine alte Taxe. Glaube ich, 2700 Mark oder so habe ich dafür bezahlt. Viel zu viel. Mhm. Gefälschter Tachostand. Der ist auch noch schön gelaufen, aber dann habe ich irgendwann mal Bremsklötze machen lassen wollen. Hat die Werkstatt gesagt, mit der Bremsanlage lasse ich dich nicht wieder auf die Straße. Dann habe ich eine neue Bremsanlage eingebaut. Und irgendwann ist dann einfach unten Öl rausgelaufen. So. Und dann habe ich meinen letzten Schrauber kennengelernt. Und der sagt, ja, ich guck mir das mal an. Ist hingefahren, hat Öl reingemacht, lief dann wieder unten raus und hat sich drunter gedeckt und gesagt, ja, da ist ein riesiges Loch in der Ölwanne. Mhm. Und das haben die einfach mit so Klebemetall, so Spachtelmetall drüber gespachtelt. Mit Pumakacke. Ja, drüber gespachtelt, bisschen Dreck dran und die Karre verkauft. Ja. Den kannst du vergessen, den Wagen. Ja, aber die Ölwanne, die kostet doch... Also nicht Fenny, aber... Weiß ich nicht, aber da war halt alles Mögliche. Der war halt am Arsch. Mhm. Das war wann war das? 1998 habe ich ein 123er Taxi gekauft. Und der lief ja schon 85 aus. Der hat mit Sicherheit 1 Million Kilometer schon runter gehabt. Ja, aber und weiß ist der die ganze Zeit als Taxi gelaufen? Nein, der kam dann von privat und also. Dann auch noch so, meine ich so, aber hier im Kaufvertrag steht ja gar nicht Ihr Name. Nein, das ist mein Bruder. Ach so, genau. Gibt ja. Du, dabei, ich habe, also mein erster Mercedes war auch eine alte Taxe, auch ein 123, der war zum Zeitpunkt meines Kaufs, war der 3 Jahre alt. Ja. Ja, also Baujahr 80 und ich habe den 83 gekauft für, ich glaube, 9000 Mark damals, was eine unglaubliche Summe war, also für meine damaligen Verhältnisse. Und die Kiste hatte runter 270.000. Das ist nicht viel. Naja, also, aber kam eben wirklich von dem ersten Taxiunternehmen, die den auch gekauft hatten, ja, mal neu. Ist immer warm gelaufen und ja. Na, also mit dem bin ich eigentlich auch recht zufrieden gewesen. Ja. Den habe ich dann irgendwann noch für den gleichen Preis Jahre später irgendwie nach Polen weiterverkauft. Also, aber wenn der natürlich schon, weiß ich nicht, der war völlig marode halt. Ne? Der ist auch die Automatik hat auch sich komisch verhalten, aber alles. Und dann meinte er auch, der Schrauber meinte dann halt auch, habe ich dann halt auch gesagt, was mache ich denn jetzt damit? Sagt er, ja, dann kannst du irgendwie mal als Ersatzteileträger noch für 500 Mark überlassen. Und so, manchmal willst du einen haben, sagt er, ja, komm, hier, mir 500 Mark gegeben. Und hat den dann irgendwann abgeholt und einfach weggeschleppt oder vielleicht sogar nochmal Öl reingetan, weggefahren, keine Ahnung. Und an dem bin ich dann hängen geblieben. Und der hatte mir dann, habe ich ja gesagt, so, ja, trotzdem Benz. Und der hat mir dann 124er Kombi. Aber was hat dich denn daran so fasziniert? So eine alte Taxe ist ja nun... Das ging was nicht um Dynamik betrifft, nicht so. Nee, das hat mich nie, Dynamik hat mich nie so interessiert. Ging es um die Taxe oder eigentlich mehr um den 123? Um den Benz. Ich wollte einen alten Benz. Du wolltest also vor dir so einen Stern haben. So, genau. Und wenn es ein Strich-8er gewesen wäre, also noch eine Generation für die Nicht-Fachhörerschaft, noch eine Generation früher, hätte ich dann halt auch einen Strich-8er genommen. Aber gab's halt nicht. Also da habe ich mir nur den Tisch ziehen lassen. Und mein Schrauber sagt dann, oh ja, Strich-8er, die sind schon so alt, da gibst du viel Geld aus. Naja, damit auch Anfang der 90er, guck mal, der Strich-8er wurde von 68... Nee, das war jetzt Ende der 90er schon. Oder sogar, ja. Der wurde von 68 bis, glaube ich, 75 gebaut. Dann kam der 123er von 76 bis 85 und dann kam der 124er. Und dann habe ich von ihm, der war auch gar nicht so teuer, weil ich weiß nicht mehr, was es war, aber 3,5 oder so habe ich bezahlt. Mhm. Ein 124er Kombi, Baujahr 87. 230 TE. 200? 200 TE. 270 PS oder wie viel da? 72 oder so? Nee, der hatte 100 und... Nein, der hatte unter 100 PS. Weit unter. Auch ein Diesel? Ja. Ach so, okay, der hatte 72 PS. Ja. Diesel, Viergang, vier oder fünf? Warte mal. Gab sowohl als auch. Ich überlege gerade, ich glaube sogar fünf, ja. Gab's auch. Aber halt Dynamik, ne? Wenn ich, also sag mal so, na, aber wenn, trotz ich der, allem, wenn ich an der Ampel der Erste war, war ich an der nächsten Ampel der Letzte. Ja. So. aber du, also im Verhältnis zum 123er war das natürlich ein Quantensprung. Ja, das war ein richtiges Auto. Ja. Und den habe ich auch sehr geliebt und den habe ich auch ziemlich lange gefahren und habe dann, also bis 2005 habe ich den gefahren und habe dann gedacht, ich möchte gerne mal einen Neuwagen haben. So, und ne. Und damals gab es dann bei Ford ganz tolle Rabatte, weil mein Vater war ja dann Werksangehöriger oder damals in Rente, glaube ich, sogar schon. Und dann habe ich mir diesen Fiesta geholt, einen Turbodiesel. Aha, warte mal, neu 2005? Das war ja noch, warte mal, das müsste dann noch der, nee, das war schon der mit dem Peugeot-Motor, oder? Glaube ja, ne? Kann es sein? Also es gab doch eine Weile lang Dieselmotoren von Ford, die nicht so toll waren. Nee, der Motor war, ich glaube, der war toll. Ja, dann wird es ein Peugeot-Motor gewesen sein. Ne? Die haben dann ja mit Peugeot kooperiert eine Weile und haben dann die hießen bei Ford TDCi. Den hatte ich, ja. TDCi, ja. Ja. Und da wurde dann eben mit Common Rail Dieselmotoren aus dem PSA-Lager. Der war schön, das war auch sowieso überhaupt nochmal. Also der Fiat damals war auch ein Neuwagen. Aber da hatte ich noch nicht so den Vergleich und da habe ich dann jede Menge alte Karren gefahren. Zwischendurch hatte ich den Golf noch zwischendurch? Nee, ach Mensch, ich habe gelogen. Hatte ich von ihm, nach der alten Taxe hatte ich noch einen 123er Kombi, 230 TE, Viergangschaltgetriebe. Ja. Und dann kam die erste Ökosteuerreform und dann habe ich ihn nach dem ersten Tanken nach der Ökosteuerreform, habe ich ihn angerufen und gesagt, das geht alles nicht, weil damals habe ich noch bei Fritz gearbeitet, bin immer rausgefahren nach Potsdam und ich musste halt in der Sendewoche, wenn ich 5 Tage in Potsdam gearbeitet, musste ich 2-mal tanken mit dem Benz. Und das war unfassbar, das konnte ich nicht bezahlen. Und dann hat er den Benz zurückgenommen und dafür habe ich dann bekommen einen Seat Ibiza Diesel. Jaha. So einen schwarzen Seat Ibiza Diesel mit Schiebedach, also richtig so ein fast das langweiligste Auto aller Zeiten. Genau, den hatte ich auch noch. Weißt du noch die Generation? Also der erste Ibiza, den gab es, glaube ich, noch nicht. Nee, das war nicht der erste. Der erste war noch so ein bisschen kantig. Ne? Ja, genau. Nee, das war schon dieser etwas rundere. Aber Baujahr und so weiß ich auch nicht mehr. Der war Polo-Plattform. Ja, ist plausibel. Ja. War ein gutes Auto, muss man echt mal sagen. Ja, der war völlig unterbewertet damals. Hatte keiner auf dem Schirm, das Ding. Ja. Er sah innen drin genau aus wie ein Polo, oder? Ja. Nee, das war ein gutes Auto. Dann habe ich, den hatte ich ersetzt durch den 124er. Zwischendurch hatte ich dann auch nochmal, und ich weiß nicht mehr warum und wie, für ein paar Monate auch nur, ein Golf 2 Bistro. Mhm. Sondermodell Bistro. Ja. Rot, 55 PS mit diesem weißen Zierstreifen und Bistro-Aufschrift. Ja. Wurde immer, wenn du drin saß, hast du dich gefühlt, als hättest du den Wagen deiner Mutter geliehen. Genau, ich glaube, das war der Typ. Und den haben sie mir mehrfach aufgebrochen. Nie was geklaut. Mhm. Und ich, nur drin ich, übernachtet, oder? Nee, einfach nur aufgebrochen. Ach so, weil es ging. Ja. Und weil das war so, also, ne, weil das war ja dann diese Golf 2, du brauchst ja nur einen kleinen Schraubenzieher und konntest damit das Ding aufheben. Reinpieken, knack. Und ich glaube, das haben sie einfach gemacht, weil es ging. Also ist nie was geklaut worden, nichts. So. Du hast immer offen stehen lassen am Ende. Nee, das dann auch nicht. Naja, und dann hatte ich den 124er und vom 124er Kombi bin ich dann auf den Fiesta. Ja. Wo damals, ich weiß nicht mehr, ich glaube sogar die Autobild geschrieben hat, das Armaturenbrett versprüht den Charme einer deutschen Amtsstube. Naja, bloß aber das war in der Generation noch immer, ja. Also dieser alles, was aus Wolfsburg kam, war ja auch Knäckebrot. Ja, ja, aber die Wolfsburg-Sachen fand ich, die hatten so eine zeitlose Langeweile. Also da kannst du auch nach 30 Jahren guckst du da drauf und das berührt dich immer noch nicht. Und die Ford hatte damals so, das war immer so eine moderne Langeweile. Also wo du dann auch genau wusstest, okay, das sieht jetzt langweilig aus. In 15 Jahren findest du es außerdem noch hässlich. Ich habe gerade vor kurzem habe ich mir mal den Mondeo MK3 angeguckt, der auch aus der Generation stammt, so 2003, 2004, ja. Bei dessen Einführung ich ja dabei war. Und den finde ich eigentlich innen drin immer schon, also der hat einfach so eine Sachlichkeit. Also ich will jetzt nicht sagen skandinavisches Design, aber also den kann ich gut ertragen. Okay. Also gerade im Mein Fiesta würde ich jetzt auch ertragen können. Das Einzige, was da wirklich schlimm war, war, die hatten dann die, also die mittlere Zierblende war so Fake-Aluminium. Ja, ja, oh. Ja, das hatten die alle. Ja, ja, genau. Grauenhaft. Genau, genau. Ja. War Plastik auf Aluminium gequält, ne? Naja. Naja. Ja, den hatte ich dann bis 2014. Dann hatte ich viele Jahre gar kein Auto. So lange, ja? Hast du den ja fast 10 Jahre gefahren? Fast 10 Jahre gefahren, ja. Mhm. Und auch ziemlich mitgenommen. Also der war dann auch gut gebraucht danach. Also halt immer auf der Straße geparkt, weil entsprechend zerkratzt und so. Und dann habe ich jahrelang kein Auto gehabt. Und dann habe ich mir meinen letzten 124er, den die Limousine, 260. den 260er, dem ich jetzt nachtraue. Ich habe es dir gesagt. Ja, aber was du mir auch, wenn du gesagt hättest, Holger, verkauf den nicht, du kannst den bei mir in der Scheune so lange unterstellen. Ja. Dann hätte ich das ja vielleicht sogar gemacht. Ja, heute wäre es gegangen. Jetzt, ich hab ja einen leergeräumt. Ja, scheiße. Allerdings, die füllt sich schon wieder. Ja, aber dem traue ich ein bisschen nach. Ist auch Quatsch. Also ich hab den ja abgegeben, hatte mir dann ja diesen Caddy geholt, diesen Campingausbau, der zu klein war, dann den Campingbus jetzt. Und jetzt habe ich halt nur den Bus. Und den habe ich ja auch nur gekauft, weil ich dachte, ich würde regelmäßig noch nach Potsdam fahren damit. Dass die mich dann feuern, ein Jahr später, konnte ja keiner ahnen. Ja? Jetzt hast du den Bus an der Backe. Jetzt habe ich den Bus an der Backe und der steht jetzt halt auch viel rum. Und wenn ich jetzt noch den Benz noch zusätzlich hätte, würde der Benz, also ich würde einfach 2 Parkplätze blockieren, 10 Meter Parkplatz blockieren, für nix und wieder nix. Und das ist halt auch asozial irgendwie. Also das, ach ja, schön, dass du es so siehst. Ne? Ja, das muss jetzt auch nicht sein. Also wie gesagt, ich bin der Erste, der eine freie, autofreie Innenstadt haben möchte und sowas. Aber deswegen dann irgendwie die Autofahrer noch abfacken, indem man sein Motorrad auf einen Autoparkplatz stellt oder wenn, so. Das muss halt nicht sein. Wenn dich jetzt wieder einer einstellen würde und du müsstest wieder nach Potsdam pendeln, würdest du es genauso sehen? Oder würdest du dann sagen, nee, dann baue ich wieder ein Auto? Das ist eine gute Frage. Also dann hätte ich Bedarf. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Bedarf für ein Auto hätte. Also es würde mich keiner einstellen und ich müsste nach Potsdam. Das ist ja auch fiktiv. Fiktiv. Es ist schwer zu sagen. Also sagen wir mal so, würde ich auf ein Auto angewiesen sein oder mir einbilden, auf ein Auto angewiesen zu sein, dann wäre dieses Auto nicht der Bus. Dann würde ich tatsächlich hingehen und sagen, okay, ich brauche ein Fortbewegungsmittel. Und dann kaufe ich mir ein Fiat 500 in Elektro. Also dann was Kleines, Elektrisches. Okay. Das würde ich mir dann kaufen. Okay. Den Bus, Bus hängt mein Herz, weil es ein Campingbus ist. Und es ist schwer zu sagen. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Na gut, also der Bus ist natürlich kein Pendelauto. So viel steht fest. Ach, das geht schon, ne? 5 Meter, also es geht. Das Ärgerliche ist, ich habe extra den kurzen genommen, damit ich den noch als Pendelfahrzeug benutzen kann. Hätte ich geahnt, dass die mich rausschmeißen, hätte ich den langen genommen, hätte ich jetzt ein Klo drin. Ha. Wie man es macht, man macht es verkehrt. Genau. Ja. Na gut, also das zukünftige Auto von Holger Klein wäre ein Fiat 500 Elektro. Ja, 500 ich jammere schon sehr, sehr lange, seit ich diesen Wagen kenne, seit ich diese Frau auf dem Autobahnparkplatz angesprochen habe. Guter Satz eigentlich, seit ich die Frau im Autobahnparkplatz angesprochen habe. Ich habe stand eine war im Laden und ich habe gefragt, sagen Sie mal, wie viel Reichweite hat der denn? Und ich bin halt aus der Größenklasse, bin ich halt so Reichweiten i3 gewöhnt. So 100 Kilometer. Genau. Und dann sagt die, oh ja, im Sommer ist ganz toll. Also im Sommer kommen wir schon kommen wir über 300 Kilometer damit. Mhm. Und seitdem hätte ich das gerne. Seitdem denke ich, ich hätte gerne Bedarf. Also ich würde gerne ein Auto brauchen, damit ich mir ein solches kaufe. Also du möchtest gerne in eine Situation kommen, genau, in der du den Kauf eines 500e nachträglich psychologisch rationalisieren könntest. Sogar vorher noch. Vorträglich vorher sogar noch. Weil nachträglich, das mache ich ja mit dem Bus schon. Ach so. Das würde sonst zu viel werden. Genau. Andreas Kessler, vielen Dank. Ciao. Der Omnibus nähert sich seiner Endstation. Ende 2022 wird Holgi aussteigen, Andreas will aber weiterfahren. Ob das klappt und wie es dann weitergeht, entscheidet sich noch im Dezember. Einstweilen vielen Dank für eure Unterstützung, ohne die der Bus schon längst nicht mehr gefahren wäre. Und natürlich darf nicht fehlen die Liste derjenigen, die uns besonders viel in den Hut geworfen haben. Sebastian Busse, Daniel Emmering. Ist eine kurze Liste.